Wir sind in Hamm in der Stadtbücherei gegenüber vom Bahnhof. Wir blicken auf den Bahnhof und ich bin hier mit der Isabel Liptei. Sie ist gerade aus Münster eingereist. Wir haben sie sozusagen hier mal ausgeliehen aus Münster. Isabel, du eröffnest in unserer Interviewreihe die lateinamerikanische Branche. Wir hatten nämlich noch keine Interviews mit Frauen aus den Amerikas. Da bist du die Erste und wir freuen uns sehr. Mit der Isabel könnten wir ein gutes Dutzend verschiedene Interviews machen. Über ihren Gesang, die Musik, die gemeinsame Musik mit ihrem Partner in Contravento, das Schreiben. Sie ist Zeitzeugin der Geschichte Chiles, aber auch der Diaspora hier. All diese Dinge könnten und sollen Thema unseres Interviews sein. Aber auch alles ein bisschen mit Fokus auf die Migration von Frauen. Weibliche Migration. Was für Frauenbilder hast du mitgebracht in deinem Herzen? Was für Frauen und Frauenbilder sind dir begegnet? Wie hast du das verarbeitet, vereinbart? Zu welchen neuen Erkenntnissen bist du vielleicht daraus gekommen? Das sind so die Fragen, die hinter diesem Interview stehen. Also ein bisschen Material sammeln für eine Geschichte, die von Frauen und aus weiblicher Perspektive geschrieben ist. Isabel, möchtest du dich erstmal selber vorstellen? Ich bin die Isabel Liptei Velic von, ja, Liptei ist mein Vater gewesen, Velic meine Mutter. Beide kamen aus Ungarn. Die sind aus Ungarn mit 19 Jahren während des Zweiten Weltkrieges geflüchtet nach Holland. Da ist mein Bruder geboren. Als er 3 Jahre alt war, sind sie mit dem Schiff nach Chile gereist und ich bin die einzige Chilenin in meiner Familie. Das heißt, in Chile, wir waren 4. Und wir haben Ungarisch gesprochen zu Hause. Und natürlich draußen habe ich Spanisch mit den Kindern gesprochen. Als ich 7 war, haben sie sich meine Eltern getrennt und da habe ich kein Ungarisch mehr gehört. Da war ich im Internat, mein Bruder auch, und unsere Wege haben sich auseinander gemacht und da haben wir nie wieder zusammengelebt. Und als ich 12 war, hat mein Vater mich geholt und er war im Süden. Das war alles in der Nähe von Santiago und Santiago selbst, was ich am Anfang erzähle. Und dann hat er als Bauleiter den Flughafen von Puerto Montt gebaut als Bauleiter. Und dann hat er mich geholt. Das waren 1000 Kilometer südlich von Santiago. Und deswegen, da wo dieser schöne Vulkan ist, das ist meine Heimat, seitdem ich 12 war. Und da habe ich, ja, bis ich zur Uni wieder zurück nach Santiago fuhr, habe ich dort in diese schöne Paradies gelebt. Das war sehr idyllisch, muss man sagen, ne? Weil das ist ein Gebiet voller Seen und Vulkane. Chile, muss man zuerst sagen, es ist 4.300 Kilometer lang, von Norwegen bis Marokko, wenn man es so stellt. Und diese Jahre waren wunderschön, mit Schule, mit Haus, mit Familie und Freunde und diese wunderbare Natur und viel Regen, ne, so wie hier. Und dann hatte ich das Glück, dass ich mit 17 nach Santiago fuhr, um Journalismus zu studieren. Und das waren wieder 1000 Kilometer nördlich. Und das war so eine spannende Zeit, weil das war 69. Wir haben als Uni-Studenten die ganze Welle der 68er aus Europa abgekriegt. Die Hippie-Bewegung, der Vietnamkrieg. Und das war ein Süppchen, ein sehr würziges Süppchen, was wir damals erlebt haben. Und dann, wir konnten so vieles selber bestimmen. Ne? Diese Unisystem hat sich total verändert und diese Bildungssystem allgemein in den Schulen auch. Ne? Mit viel, viel Freiheit und viel Offenheit für was auf der Welt geschehen war. Ne? Und dann kam 1970, ein Jahr nachdem ich da war, da wurde Allende gewählt. Und natürlich, als ich aus Puerto Varas, dieses Dörfchen im Süden, nach Santiago kam, ich war eine Provinzlerin, wir waren 20.000 Einwohner ohne Ampel. Und dann komme ich in diese Riesen, damals waren 4,5 Millionen in Santiago, jetzt sind 7,5. Und da hatte ich wirklich Schiss, mit dem Bus zu fahren. Die Busse kamen so nah, ich habe immer die Hand gestreckt, um die Busse zu entfernen. Ne? Das habe ich in echt gemacht. Und ich war in ganz viele Pensionen und einmal mit Nonnen und da waren wir nur Mädels, natürlich aus verschiedenen Orte Chiles und auch eine Bolivianerin. Das war für mich sehr unglaublich. Sie gehörte zu einer ganz reichen Familie. Wir haben alle, ja, sie hatte auch Journalismus studiert, aber wir waren aus alle verschiedene Unis und verschiedene Fächer. Und Miroslava Kek hieß sie. Die Eltern haben sie mit einem Flugzeug, mit dem eigenen Flugzeug in unsere Nonnenpension gebracht. Ne? Und das war für uns wow. Und in Puerto Varas war alles sehr prüde, ne? Sehr religiös. Ich hatte mit Religion nichts zu tun, aber bei den Nonnen damals, bis ich 12 war, im Internat schon. Und deswegen bin ich geimpft worden. Ich wollte nichts mehr mit Religion zu tun haben, weil damals mussten wir alle Mädels um 7 Uhr in die Kirche und wir mussten beichten. Ich weiß nicht, was ich mit 7 beichten musste, aber ich musste beichten. Und ich musste mich schuldig fühlen, ne? Dass ich, der Priester fragte, ob ich schlechte Gedanken hatte. Und ich kann mir jetzt vorstellen, was er währenddessen gemacht hat, während er ein siebenjähriges Mädchen gefragt hat. Ne? Aber ich war in dem, wie heißt der dem Priester hilft bei der Messe? Der Messdiener war so schön und da bin ich so gerne, da habe ich Christuskörper so gerne bekommen, weil er mich immer angeguckt hat. Mauricio hieß er, der war wahrscheinlich 8, 9, weiß ich nicht. Und diese Zeit im Internat, es war so kalt, ich habe immer Pipi im Bett gemacht. Und es war alles voller Sünde. Ja? Und ich habe sie irgendwie in Klammer gestellt, diese Jahre. Ja? Aber wie gesagt, in Puerto Varas, dann war wieder ein ganz anderes Leben, wo wir in eine staatliche Schule alle gemischt waren und alle Sozialschichten in einem Raum. Und das war eine tolle, tolle, tolle Erfahrung. Und da fängt es langsam an, so zwischen Christentum und Politik, weil Das war Ende der 60er. Die Christdemokraten waren an die Macht und da gab es einen Priester, der uns eingeladen hat, Musik beim Gottesdienst zu machen. Ja? Und da haben wir eine Volksgruppe gegründet. Ich war auch im Chor in der Schule. Die Musik war für mich immer, immer, immer wichtig. Ja? Weil die Erinnerungen, die ich an meine Mutter hatte, war, dass sie immer Gedichte geschrieben hat und eine tolle Stimme hatte. Und danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Ne? Das nächste Mal war ich 17, als ich nach Santiago fuhr, habe ich sie zum ersten Mal wieder gesehen. Aber da war sie für mich eine ganz fremde Person. Ne? Aber diese Musik und dieses Schreiben ist in mir für immer geblieben. Und die kämpfen immer, die sind eifersüchtig, wenn ich zu viel schreibe oder wenn ich zu viel Musik mache, dann, hey, ich bin auch dabei. Ja? Und deswegen vielleicht habe ich mich entschieden, Journalismus zu studieren, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte, aber da konnte ich alles machen. Ja?